Also ich denke, wir können dann nicht anfangen. Es ist noch einer raus, oder? Kommt der wieder? Hat der Technik da gelassen? Ja, okay. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, darüber zu mir Gedanken zu machen. Kann man mich hören oder lauter? Okay. Ich wurde angefragt von dir vor 2-3 Wochen, glaube ich, oder vor 10 Tagen, ob ich nicht über meine Erfahrung mit Responsive Web Design Ziel erreicht. Gut. Ich habe gerade nur angefangen, so drüber zu reden. Warum ich heute hier die Session mache. Angefragt, ob ich ein bisschen über meine Erfahrung mit Responsive Web Design erzählen mag. Und dann habe ich mir gedacht, natürlich, kein Problem. Aber ich sollte vielleicht auch erzählen, warum ich mich so viel damit beschäftige. Und ich denke, da kommen wir dann auch ganz schnell dahin, dass ich glaube, dass wir uns eigentlich nicht mehr mit dem Web 2.0 beschäftigen sollen. Da drehen wir uns nämlich im Kreis. Dazu ist sehr viel schon gesagt, da kann man sich einlesen. Da kann man Leute fragen, die mit Erfahrung haben. Ich möchte eigentlich mir mittlerweile mehr darüber Gedanken machen, dass ich glaube, dass wir uns bewusst werden müssen, dass das Internet überall ist. Also, dass viele Menschen mit dem Internet aufstehen und mit dem Internet ins Bett gehen und dass die Menschen nicht mehr online gehen, sondern einfach online sind. Daher auch der Untertitel. Ein paar Worte noch zu mir, was ich so mache, wer ich bin. Mein Name ist Maria Herrmann. Wie man hört, komme ich aus Franken. Ich habe in Würzburg und in Salamanca Theologie studiert, habe letztes Jahr mit dem Diplom abgeschlossen, war mein Studium im Zentrum für Pastoralassistenten, also ich wollte eigentlich in die Pastoral gehen, habe mich dann während des Studiums ein bisschen mit Webdesign beschäftigt, mir das Studium damit finanziert und mich da schon mit Kirche und Social Media und was es nicht alles gibt beschäftigt. Ich habe im letzten Jahr dann meine Firma gegründet in Hannover, Tomate Design, beschäftige mich neben dem Webdesign mit Podcasts, mit Ästhetik, mit Web-Apps, mit allem, was es da halt einfach so zu tun gibt, was interessant ist, was neugierig macht. Ich bezeichne mich gerne als freie Theologin, weil ich damit ausdrücken will, dass ich einen geisteswissenschaftlichen Background habe, dass ich meine theologischen Wurzeln nicht verlassen möchte. Ich bin aber frei, das heißt also für mich, ich arbeite ökumenisch und ich arbeite für jeden, der mir ein interessantes Projekt oder mit mir ein Projekt machen möchte. Ja, und ich sage auch von mir, ich bin Native, also ich stehe mit dem Internet auf und gehe mit dem Internet ins Bett. Der Anlass, oder ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, überall Internet. Wie man auf den Bildern vielleicht sieht, ich war jetzt 4 Wochen in Dublin und das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich mir eine Prepaid-Karte für mein freigeschaltetes Handy gekauft habe, um online zu gehen, und zwar überall. Das heißt, ich war in Dublin am Meer und habe ein Bild gemacht, ich habe Fish and Chips gegessen und habe ein Bild gemacht, ich habe meinen ersten Pie gegessen, habe ein Bild gemacht und ich war bei U2 in den Docklands und habe ein Bild gemacht und habe meinen Tee getrunken und habe ein Bild gemacht. Das heißt, ich habe es nicht ausgehalten, 4 Wochen nicht online zu sein. Ich hätte es vielleicht aushalten können, aber ich hätte es nicht aushalten wollen. Worauf ich hinaus will ist, für mich ist das Internet so essentiell. Ich sage auch oft, mein Arbeitsplatz ist das Internet. Und ich glaube, es geht vielen Digital Natives in meiner Generation mehr oder weniger genauso. Und das ist auch der Grund, warum wir uns damit unbedingt beschäftigen müssen. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne wissen, wie viele Computer haben wir denn jetzt hier im Raum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ungefähr, ne? Ja. Wie viele Handys? Smartphones? Jeder quasi, ne? Ja, also mehr schon mal. Nicht? 2 weniger, aber mehr als Computer. Ne? Tablets haben wir 2, 3, Also noch nicht ganz so, aber jetzt sind wir natürlich eine besondere Zielgruppe. Aber ich glaube, das zeigt schon, die letzten Male, weiß ich, waren es noch nicht ganz so viele Smartphones. Also da hat sich schon einiges getan. Die letzten Male waren es auch noch nicht ganz so viele Pads. Ich habe mir mal ein paar Statistiken rausgenommen und habe einfach mal nur die Eckpunkte, die mich ja beeindruckt haben, mal, also die Slides kommen natürlich nachher online, kein Ding. Habe mir mal ein paar Eckpunkte da rausgesucht, die für mich ziemlich beeindruckend waren. Also im Jahre 2011 wurden zum ersten Mal mehr Smartphones als normale Mobiltelefone verkauft. Jeder vierte Deutsche besitzt mittlerweile ein Smartphone. In Japan ist es, glaube ich, sind es 75% ungefähr. Also drei Viertel der Menschen besitzen ein Smartphone. Von den Deutschen geht davon wiederum jeder zweite täglich mobil online und das natürlich relativ ausgiebig dann. Es gibt Berechnungen und ja, da gehen ja viele oder da stimmen sich viele überein, dass der mobile Traffic in den nächsten 4 Jahren sich verfünffachen soll, also wirklich exponentiell steigend. Das sind so einige Eckpunkte, die mir sagen, wir müssen uns mit dieser Thematik beschäftigen, auch im kirchlichen Bereich. Wir können nicht Diözesanseiten erstellen, die auf dem iPhone, auf dem Android-Phone aussehen wie, ja, nicht gut aussehen. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen und nicht irgendwann, wenn uns die Leute weglaufen. Und wir müssen uns clever und smart damit beschäftigen und nicht irgendwelche Apps in irgendeiner Form überhastet erstellen. Wir müssen uns Strategien, Wege und Techniken überlegen. Wir müssen gucken, was gibt es auf dem Markt und wie können wir das umsetzen. Ja, weil wir auch uns mit Internet beschäftigen, habe ich mich ein bisschen mit Katzenfotos, aber es geht mir jetzt auch darum, wie setzen wir es um? Ja? Was machen wir damit? Es gibt 3 Wege. Oder ich habe mir 3 Wege überlegt, wie wir online gehen können, und zwar überall. Also wir können uns aktiv damit beschäftigen, wir können aktiv versuchen, in irgendeiner Form einen Weg zu finden, ein Medium zu finden, ein Medium zu entwickeln. Wir können sagen, wir ja, mieten uns jemanden, der uns eine native App erstellt. Das heißt also jemand, der uns eine Android-App erstellt, der uns eine iOS-App erstellt, der uns eine Web-App oder der uns eine WebOS-App erstellt. Natürlich mit Kosten verbunden. Wir können uns jemanden suchen, der uns eine Web-App erstellt. Wir können uns mit Responsive Web Design beschäftigen und wir können, das ist eine Sache, die ist mittlerweile schon recht gängig, ja, bestimmte Add-ons, Module oder Extensions installieren, die unsere Blogs mobil lesbar machen. Also das bekannteste ist, glaube ich, das von WordPress, dass man ein Modul erstellt und das sieht dann aus wie, ja, letztlich eine native, mehr oder weniger native App. Also einen Weg suchen, das Medium umzubiegen, das Medium anzupassen. Was meines Erachtens sehr oft vergessen wird in all dem Tatendrang, ist, dass es auch, ja, in Anführungszeichen passive, sekundäre Wege gibt, nämlich bestehende Dienste zu benutzen. Ich habe dazu dann natürlich Beispiele später. Und ja, der dritte Weg ist, oder ja, ein Weg kann sein, einfach Schnittstellen zu benutzen und Schnittstellen zu bieten in irgendeiner Form. Also da müssen wir uns auch mit beschäftigen. Ich habe mich dann, ja, habe mir dann überlegt, okay, wenn wir uns aktiv damit befassen wollen, was sind denn da die Vor- und Nachteile? Ja? Bei einer nativen App ist natürlich der Vorteil, es ist multifunktional. Also wenn ich eine iOS-App habe, dann kann ich da ganz cool mit der Kamera spielen. Dann kann ich sagen, orte mir meinen Ort oder guck nach, wo ich bin und suche mir das nächste Restaurant. Ja? Es sind Dinge, die funktionieren mit einer nativen App wunderbar. Das ist smart, das ist sexy, das sieht gut aus, das macht einen guten Eindruck. Ja. Der andere Punkt ist, es ist extrem teuer, verhältnismäßig teuer. Vor allem dann, weil man sich ja, von Plattformen abhängig macht. Das heißt also, ich, wenn eine iOS-App habe, habe halt nur eine iOS-App. Ja, das ist halt die andere Seite. Das ist ein Problem, den man sich stellen muss, dem man sich bewusst sein muss. Von daher bevorzuge ich in der Regel gerne die Web-Apps, das heißt also HTML-basierende Apps, die so aussehen, als ob sie native Apps wären. Oder Responsive Web Design, also Webdesign, das sich an die Bildschirmgröße anpasst. Diese Sachen sind beide plattformunabhängig. Dazu kann ich dann in der nächsten Stunde mehr sagen, von der Technik her und von der Struktur her, von der Denkweise her, von der Vorgehensweise her. Das Schöne bei diesen beiden Punkten ist, man muss den Content nicht zweimal liefern. Das ist ja auch ganz wichtig, gerade im immer knapper werdenden Ressourcenschlamassel, das wir derzeit haben. Die Funktionalität ist halt jetzt im Verhältnis zur nativen App eingeschränkt, wobei durch HTML5, also durch diese neue Generation von HTML, von dieser Auszeichnungssprache, sind die Funktionalitäten nicht mehr ganz so eingeschränkt. Also es gibt mittlerweile Möglichkeiten über HTML5, über den Browser, zum Beispiel einen zu orten, ja, zu gucken, wo ist der gerade. Ja. Der dritte Weg im Zusammenhang mit dieser aktiven Form von mobil immer online sein oder präsent sein, wären eben die Add-ons und die Module und so weiter. Damit habe ich mehr ein Problem, auch wenn man natürlich den Content wiederum nicht zweimal einpflegen muss. Die Funktionalitäten sind oft eingeschränkt. Wir hatten es gestern irgendwie, dieses WordPress-Plugin zeigt nicht immer sofort alle Seiten an, die man beispielsweise einpflegt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja, und man macht sich natürlich auch von dem Entwickler dann abhängig. Das ist ganz klar. Also wir haben die Möglichkeit, aktiv uns primär mit unserem Webauftritt, mit unseren Projekten damit zu beschäftigen, auf den Handys, auf den Smartphones, auf den Tablets online zu sein, uns zu präsentieren. Gibt es da bis dahin Fragen? Nein? Okay. Dann dachte ich mir, warum eigentlich immer was Neues erfinden? Man könnte auch bestehende Kanäle benutzen. Ja? Also man könnte auch mal einfach gucken, was gibt es denn schon, was gibt es denn für interessante andere Projekte. Das ist in der Regel ressourcenschonend, effektiv und man kann auch so ein bisschen so den Reiz dieses Internet, dieses Überall-Internets entdecken. Ich habe mir da ein paar Beispiele ausgedacht. Es gibt diese wunderbare App Instagram, die jetzt vor einigen Wochen von Facebook so theatralisch eingekauft wurde für mehrere Millionen Euro. Ist eine, finde ich, eine ganz tolle App, weil man mit Bildern oftmals mehr sagen kann als mit einem Tweet. Also ich habe da Leute kennengelernt und einfach gemerkt, was Leute von sich so schreiben, ist manchmal was anderes, als was sie für Bilder von sich zeigen. Und die Eiscreme-Marke Magnum hat einen eigenen Instagram-Kanal, auf dem sie Bilder von Eiscremes und Eis veröffentlicht und ist immer wieder schön, weil man immer wieder Lust bekommt auf Eis. Das ist natürlich der Sinn der Sache. Aber ich finde es einfach schön. Also es ist einfach, dem Medium entsprechend passt das. Ja? Warum also nicht für eine Jugendgruppe einen Instagram-Kanal eröffnen und, keine Ahnung, von den Treffen ein, zwei Bilder machen, wenn es erlaubt ist, in Anführungszeichen. Oder von den Kerzen, von den Mitten, die man gestaltet hat, von den, keine Ahnung. Ne? Einfach eine schöne Sache. Was natürlich auch von Profis gemacht wurde, ist diese Tipp-Experience. Kennen die alle? Nee. Nein? Da geht es darum, da geht man auf die Seite und dann poppt das Video auf. Und man hat verschiedene Möglichkeiten dann. Man kann den Text eingeben und das Video verändert sich dann. Ist natürlich ein Extrembeispiel. Also ich kann es jetzt nicht zeigen, weil es mir jetzt auch von der Zeit her nicht ganz hinhaut, aber gerne mal angucken. Will damit sagen, man kann auch einfach mal 2, 3, 4 Videos machen, die bei YouTube hochladen und verbreiten. Hat oftmals mehr Effekt und mehr Sinn als eine super duper ausgearbeitete Website, weil man einfach Leben sieht und es tut sich was. Wenn ich ein Lokal hätte, würde ich meine Leute dazu ermutigen, die zu mir kommen, Bilder von meinem Essen zu machen und bei Foodspotting einzustellen. Und jeder, der das tut, bekäme bei mir einen Espresso nach dem Essen. Ist eine absolut wunderbare App. Ich habe es jetzt in Hannover mal ein bisschen ausprobiert, da ist es nicht ganz so, aber in Dublin, also ich hätte locker noch 10 Kilo zunehmen können, weil es einfach wahrscheinlich bin ich halt ein unglaublich bildhafter Mensch, aber es ist einfach genial. Ich würde zum Beispiel, wenn ich eine Kirche betreibe, darauf achten, dass ich bei Foursquare bin. Ich bin, wie ich nach Dublin geflogen bin, am Frankfurter Flughafen gesessen und hatte noch einige Zeit und war ziemlich entsetzt darüber, dass die Flughafenkapelle nicht eingetragen war. Und da habe ich gedacht, okay, dann trägst du sie ein. Und als ich wiederkam, waren sehr, sehr viele Leute danach eingecheckt, diese 4 Wochen über. Fand ich wunderschön zu sehen, was sich da getan hat. Das sind so einfach so kleine Details, diese Dienste zu nutzen, Aufmerksamkeit zu schaffen, zu gucken. Ich denke, du hast gestern ein ganz tolles Beispiel mit den WLANs gebracht. Einfach zu gucken, was brauchen die Menschen. Soll ich es doch vorführen? Deswegen habe ich es nämlich bewusst auch nicht vorführen wollen. ja, also man kann einfach da unheimlich viel machen über die unterschiedlichsten Kanäle und man muss nicht immer alles neu erfinden. Letztlich geht es einfach darum zu gucken, welchen Content kann ich bieten, wie will ich mich präsentieren. Ich muss nicht immer das neueste Rad erfinden. Ich kann auch einfach nur mal sein und tun und einfach gucken, was kommt bei rum. Und der letzte Punkt, den ich vorhin noch angemerkt habe, über ja mit den Wegen, wie komme ich aufs iPhone, was kann ich tun, ist natürlich QR-Codes, also diese kleinen Bildchen, die man abfotografieren kann. Sollte natürlich dann so sein, dass es auf jeden Fall auf eine Seite kommt, die mobil einigermaßen in Ordnung ausguckt. Das passiert nämlich auch oft, dass man dann auf eine Flash-Seite geleitet wird, was natürlich unheimlich viel Sinn ergibt. Was ich auch sinnvoll finde, ist sprechende URLs benutzen, also darauf achten, dass man meinetwegen, jetzt in meinem Fall, ich habe neulich ein Seminar gegeben, da hieß es tomatedesign.de und das war in Eichstätt und dann habe ich halt die URL Eichstätt genannt. Das konnten die sich merken, klar, muss ich nicht mehr verschicken. Und im allerbesten Fall natürlich Kurz-URLs. Ein Freund von mir hat die Kurz-URL lies es. Also lies.s/ und dann macht er halt 1, 2, 3 oder halt je nachdem, was er halt möchte. Kann man sich unheimlich gut merken. Und das sind so kleine Tricks, die mobil es schön machen, die es natürlich am Arbeitsplatz schön machen, aber die einfach eine Schnittstelle bieten. Die merken, da hat sich jemand, da merkt der Kunde oder da merkt der User, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja, und das mit Google Maps finde ich auch nicht schlecht, dass man guckt, dass man da eingetragen ist, dass man auf eine Website kommt und so weiter und so fort. Im besten Fall beispielsweise sogar vom Pfarramt aus dann die Telefonnummern rein, wo man nur noch draufklicken muss und nicht dann mal auf die Website muss und so weiter. Ja, was kommt denn damit, wenn man, also das war dann die zweite Seite, die von Alex Ebel dann noch angemerkt wurde, was passiert denn dann mit uns, wenn wir immer und überall online sind, wenn wir das letztlich in letzter Konsequenz dann so leben. Auch dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Meine These ist eben, wo das Web 2.0 den User ins Spiel bringt, also wo es den Rückkanal gibt, überwindet das überall Internet den Raum und demnach auch die Zeit. Also ich bin eine alte Physikerin mit Heisenberg. Raum und Zeit hängen ja in irgendeiner Form miteinander zusammen. Ich glaube, dass es von der Publikation, die wir im Web 1.0 hatten, ging zur Partizipation und letztlich auch zur durchdringenden Lebensader in letzter Konsequenz. Diese Lebensader stammt aus einem Begriff, aus einem Vortrag von Günter Dück von der Republika 2011, der schließlich die These aufbringt, das Internet ist das Betriebssystem oder wird das Betriebssystem der Gesellschaft. Ja. Er bringt ganz einfaches Beispiel, wenn man im Zug sitzt und der WLAN-Hotspot ist kaputt, dann fühlt man sich isoliert. Ne? Oder er sagt auch, mittlerweile ist es so, dass man die Baugebiete nach DSL-Zugang ausweist. Ja, dass Bürogebäude, die keinen DSL-Zugang haben, natürlich chronisch leer stehen, weil wer will da hin? Ich selber, wenn bei meinen Eltern bin, die leben irgendwo in der mittelfränkischen Pampa, da hat es DSL 333. Ja, also es ist nicht so einfach, da zu arbeiten. Ja. Und wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, für mich ist der Arbeitsplatz das Internet. Ich konnte die 4 Wochen von Dublin aus arbeiten, gar kein Problem. Ich denke, du wirst ähnliche Erfahrungen machen, ne? Ja. Das ist furchtbar, wenn man dann mal auf dem Land ist und mal eben ein Video downloaden will und merkt, UMTS-Stick ist schön und gut, aber wenn man damit keinen Empfang hat oder maximal Modemgeschwindigkeit, dann ist man abgeschnitten. Ja. Das kann Urlaub sein. Ja. Aber auch nur manchmal, wenn man nicht arbeiten muss. Und anderes Beispiel, also Andrea und ich arbeiten die Hälfte, ich sag mal, die Hälfte meiner Aufträge mache ich mit der Andrea ungefähr, über 800 Kilometer. Funktioniert tipptopp. Wir skypen einmal am Tag. Das ist auch so eine, ich sag mal, ein ja, Symptom dieses überall Internets. Ja. Du hast jetzt auf der einen Seite dieses Arbeiten angesprochen, ja. Was natürlich auch sehr viel mit Kollaboration und Kommunikation zu tun ja. hat. Auf der anderen Seite hast du die Institution aber ein reines Distributionsinstrument vorgestellt. Foursquare, QR-Code ja. und so weiter, Instagram. Wo es eben nicht um Kommunikation geht, wo also quasi warum geht's auch nicht? Kommunikationskanal wieder auf freie Distribution gestellt wird, wie wir das von vielen Institutionen kennen, die auf Twitter dann nur irgendwie ihre Pressemitteilungen verlinken und auf Anfragen, die von außen kommen, überhaupt nicht reagieren. So kam es jetzt zumindest bei mir an. Möglicherweise kannst du das noch ergänzen. Denn so klingt es für mich, wie wir machen mit der Kirche mal, wir wollen überall dabei sein, wir wollen überall wahrgenommen werden, aber wir reden nicht mehr. Ja, aber für mich war es selbstverständlich, dass wir dann mit den Leuten kommunizieren. Also, dass wir dann kommentieren, wenn einer bei Shalom eincheckt. Schön, dass du da bist. Automatisiert oder personalisiert? Personalisiert. Das geht mir nicht darum, also vielleicht kam das jetzt so rüber, also weil du stellst jetzt quasi, oder du hattest wohl den Eindruck, dass ich jetzt sage, wir senden das jetzt nur nach außen, die Bilder oder so, ja? Ist nicht so gemeint. Also wenn ich sage, ich will, dass jemand mit seiner Firmengruppe auf Instagram geht, dann muss da klar der Rückkanal da sein. Ganz klar. Darauf eingehen. Gehe ich von aus. Ist für mich selbstverständlich. Deswegen sage ich auch, dass Web 2.0 ist tot. Also für mich ist das ausdiskutiert. Wir müssen da rückkanalisieren. Für mich ist es zum Beispiel, das kann ich ganz offen sagen, ein Unding, dass das, dass die Pressestelle des Bistums Würzburg nur auf ihrem Twitter-Kanal die Pressemeldungen aus Facebook veröffentlicht. Es geht nicht. Ja, ganz klar. Aber es ist sehr gut, dass du nachfragst, weil dann kann ich das natürlich nochmal deutlich sagen. Es ist keine feine Art. Keine Best Practice. Nicht aneinander vorbeireden oder ja. Jetzt nicht falsch verstehe. Du sagst, Web 2.0 ist für dich tot. Ja. Was bedeutet für dich Web 2.0? Die Überallkommunikation. Also, dass du letztlich die Dinge, die dir zur Verfügung stehen, clever nutzt. Das ist tot. Nee, ist nicht tot, aber ich mag die Diskussion nicht mehr. Ach so. Ich mag da nicht mehr drüber diskutieren, ob ich es. Das liegt aber einfach an meiner Generation. Ich bin da so drin, dass ich darüber hinausgehen möchte. Ich möchte da nicht mehr drüber diskutieren, ob ich eine Facebook-Seite will oder nicht. Für mich ist das selbstverständlich. Wenn es Sinn ergibt, eine Facebook-Seite innerhalb der Gemeinde aufzubauen, um einfach die Kommunikation innerhalb der Gemeinde zu machen, dann soll das so sein. Klar. Aber damit wird es ja genau das Vorurteil rechtfertigen, dass im Augenblick immer mal wieder hört, dass die Kritik, die hochkommt an der Generation, der du dich zugehörig fühlst, dass dort eine Reflexion über das Konzept gar nicht mehr stattfindet. Denn du sagst, eine Facebook-Seite für mich selbstverständlich, ist angesichts des Geschäftsgebaren von Facebook eben nicht selbstverständlich. Es ist für mich selbstverständlich, darüber nachzudenken, ob ich eine Facebook-Seite will oder nicht. Ist das präziser? Kann man das mehr nachvollziehen? Das klingt schon eher. Ja. Das klang eben so nach, muss man sowieso machen. Nee. Also es kann auch gut sein, dass in dem Pfarrgemeinderat entschlossen wird, wir wollen keine Facebook-Seite, weil wir keine Kapazitäten dafür haben. Wir wollen uns lieber auf die Leute im Real Life konzentrieren, weil uns das gerade wichtiger ist. Kann auch gut sein. Aber ich mag nicht mal darüber diskutieren, über Chancen und Grenzen und so. Ja, ich möchte smart machen. Ich möchte gucken, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Das liegt halt wahrscheinlich einfach daran, dass ich mich seit 2 Jahren damit so intensiv beschäftige und mit Andrea jetzt zum Beispiel auch ganz viel darüber diskutiere. Für mich gehört es dazu, dass es anerkannt wird und dass es als echtes Medium wahrgenommen wird und dass da smart damit umgegangen wird. Ist das präziser? Also in meiner Gemeinde ist es auch ein bisschen schwierig so mit dem Einstieg, also mit der Homepage, soll man testen, dann kommen diese Diskussionen hoch. Und ich vergleiche das dann gerne mit dem Straßenverkehr. Also man hat sich irgendwann mal entschieden, diese Mobilität, Verkehr, Auto, Individualverkehr zu haben. Und ich weiß, dass ich im Straßenverkehr ums Leben kommen kann, sage ich mal. Auch wenn ich mich nicht sogar nicht aktiv beteilige. Aber es gibt in der Schule, geht man darauf ein, und man Verkehrserziehung, Radfahrtraining und sowas alles. Das heißt, der Verkehr ist normal. Ich diskutiere nicht mehr darüber, wollen wir diesen Verkehr haben oder nicht. Sondern ich muss damit leben und sagen, okay, ich kann mich aber dann entscheiden, will ich ein Auto haben, bin ich Fußgänger, bin ich Radfahrer, will ich ein Elektroauto haben und sowas. Und ich glaube, in die Richtung geht das so, dass ich sage, okay, Facebook, das gibt es jetzt alles, jetzt kann ich entscheiden, wie gehe ich damit um. Aber ich kriege es sozusagen nicht mehr weg. Finde ich ein sehr schönes Bild, ja. Und gerade als Katholiken, die sich ja mit Zügen vor 120 Jahren sehr schwer getan haben, noch besser. kennst du es nicht? Nein, nee. Also es gab einige Bischöfe, die sich geweigert haben, in ihren Stadtmauern Bahnhöfe zu dulden. Und ich weiß auch, dass es sehr lange gedauert hat, bis der Vatikan einen eigenen Bahnhof hatte. Es war ja gefährlich, da gibt es Texte drüber, es war gefährlich, so schnell zu fahren. Ja, es würde der menschliche Körper nicht aushalten, diese 30, 40 Kilometerstunden. Also die Argumente kannte ich aber nicht, dass das jetzt so ja. Ja, doch. Ist übrigens nicht nur katholisch, auch die Pietisten hatten in einigen Regionen da sehr große Bedenken. Ich will das nicht verurteilen, es ist nun mal so gewesen. Was natürlich immer bei der ganzen Geschichte auf den Plan kommt, ist so Privatsphäre, Sicherheit und so weiter. Und dann habe ich habe neulich in Hillesheim in der Buchhandlung was ganz Interessantes entdeckt. Und zwar war das ein Register der Bewohner Hildesheim irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Dann haben wir das aufgemacht und dann standen da die Adressen von jedem, die Bewohner, diese Adressen und die Berufe. Und dann dachte ich mir, okay, ja, nee, da könnte man jetzt schön, aber ich glaube, wir müssen einfach, oder ein anderes Moment, mein Papa ist Lehrer auf dem Land, es ist halt der Lehrer. Mein Schwiegerpapa ist Arzt auf dem Land, das ist halt der Arzt. Da wird beobachtet, da wird geguckt, der ist öffentliche Person. Es wird den Pfarrern hier im Raum, den Priestern hier im Raum, Priester ist keiner da, ähnlich gehen. Privatsphäre ist echt so eine Sache und das hat auch viel was mit der Region zu tun. Es ist sehr ein sehr deutsches Problem. Worauf ich letztlich hinaus will, ist, ich glaube, das Web 1.0 war eine künstliche Verknappung von Privat und Öffentlichkeit, weil es halt einfach eine reine eindimensionale Einbahnstraße-Geschichte von Publikation war. Also das heißt Verknappung? Ja. Ich habe das als Verknappung gelesen. Nein. Besser? Worauf ich letztlich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass wir uns mit dem Thema Privatsphäre und Sicherheit so schwer tun im Web 2.0 und im Web X0 und im überall Internet, ist, dass das Web 1.0, aus dem das Ganze entstanden ist, eine verknappte Öffentlichkeit war. Insofern, als dass letztlich nur blanke Texte dastanden oder blanke Bilder. Das heißt, also die Leute, die dahinter standen, gar nicht so präsent waren. Also eine Wahrnehmungsgeschichte einfach. Will nicht heißen oder will nicht sagen, dass ich jetzt sage, postet alles. Also ich will da nicht drauf beschränkt werden. Ich finde auch, man muss sich bewusst sein, was will man veröffentlichen, was will man bekannt geben. Ne? Das ist schon klar. Also dass ich jetzt gestern davon erzählt habe, dass ich mein Brautkleid bestellt habe, war eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, das hätte ich jetzt auch sein lassen können. Ich habe euch zum Beispiel nicht erzählt, dass ich auch die Schuhe bestellt habe. Ja? Muss man halt einfach gucken, wie geht man damit um. Das ist, wir sagen, glaube ich, immer in unseren Kursen, es ist nur das von einem online, was man selber reinschreibt. Ne? Und davon gehe ich auch aus. Ich glaube aber, und das ist gerade die Woche dein Thema gewesen, dass wir uns als Christen oder als christliche Einrichtungen intensiv damit beschäftigen müssen, ja, wie stellen wir uns da, welche Guidelines geben wir unseren Mitarbeitern an die Hand, wie regeln wir das und wie informieren wir die? Also ich weiß zum Beispiel ganz oft, dass Kunden oder Leute zu mir kommen und sagen, sie melden sich bei Facebook nur als Person an, aber als Institution quasi. Also dann heißt die Person Jugendgruppe Frankfurt. Finde ich ein großes Problem, weil dann einfach die Funktionalität eingeschränkt ist. Und dann sage ich, na, meldet euch mit einer Dummy-Adresse an und macht eine Seite auf. Es sieht keiner, wer diese Seite betreibt. Ja? Da fehlt dann einfach auch an technischen Hintergründen, an dem technischen Know-how. Und ich möchte einfach, dass die Leute einfach Bescheid wissen. Das gehört dazu. Das ist die Grundlage. Ja, und dann kam eben der Einwurf von Alex, was passiert denn damit, wenn das Internet überall ist? Ja? Also verändert uns das nicht auch insofern, als dass wir dann aus dem Gottesdienst twittern müssten? Ja, was bewegt mich gerade? Bewegt mich jetzt das Evangelium besonders oder will ich jetzt dem Nebenmann den Friedensgruß nicht geben oder gehört die Orgel wieder mal gestimmt? Ja? So Dinge. Muss das sein? Muss das nicht sein? Ja? Will ich das überhaupt? Will ich nicht im Gottesdienst mich mal wieder mitten konzentrieren auf mich? Soll die Kirche 2.0 eine eigene Sparte werden? Also sollen diese Gottesdienste, die wir im Internet feiern, der Facebook-Gottesdienst, der Twitter-Gottesdienst, sollen das eigene Gottesdienste werden oder sollen die integriert sein? Wird das ein Nebenmedium im Gottesdienst? Soll es wie Fernsehgottesdienste eben dann auch Twitter-Facebook-Gottesdienste geben? Ganz interessant finde ich den Gedanken liturgische Orte und Zeiten. Also ist das Internet ein liturgischer Ort? Und wenn ich immer online bin, gibt es dann auch liturgische Zeiten? Liturgische Zeiten haben ja früher mal eine Funktion gehabt, den Tag einzuteilen. Können liturgische Zeiten auch sein, das Internet einzuteilen? Oder andersrum, kann das Internet immer eine liturgische Zeit sein? Also lauter so Gedankenspiele. Ich will jetzt da keine Thesen aufstellen, sondern einfach nur demonstrieren, was ich mir dann so für Gedanken gemacht habe damit. Und dann habe ich, als ich dann so drüber nachgedacht, mir so überlegt, was haben denn diese beiden Punkte gemeinsam? Es ist jetzt nur ein Gedankenmodell, ja? Also für mich umfasst mein Glaube alle meine Lebensbereiche. Das Internet auch. Für mich umfasst der Glaube oder durchbricht der Glaube Raum und Zeit. Für mich bringt der Glaube Menschen einander näher und schafft Begegnung. Das trifft für mich auch fürs Internet zu. Ich fühle mich von meinem Glauben getröstet. Ich habe oft Hilfe in meinem Glauben gefunden und viel Rat. Ich weiß, dass in meinem Glauben ganz viel Wissen, Erfahrung, Tradition steckt, aber das ist natürlich wahrscheinlich ein katholischer Ansatz, und unheimlich viel Potenzial. Und ich glaube, das trifft auch aufs Internet zu. Die andere Seite, ne, Chancen und Gefahren. Trotz aller Kostbarkeit gibt es sowohl im Glauben als auch im Internet immer eine Gefahr des Missbrauchs und die Frage der Macht. Und natürlich gibt es Suchtpotenzial, es gibt Fundamentalismus und es gibt irgendwo auch Konfessionen. Ich finde sowohl im Internet, wenn man es in extrem denkt, und im Glauben, in der Religion. Ja, und dann saß ich da und wusste nicht mehr weiter und würde das gerne mit euch diskutieren. Habe ich euch jetzt erschlagen? Das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich greife mal das Stichwort Twitter in den Gottesdienst auf. Im letzten Jahr haben wir einen Twitter-Gottesdienst gefeiert und das hat wunderbar entschleunigt, fand ich. Also man konnte über einen Einsatz richtig nachhallend nachdenken. Fand ich auch eine neue Erfahrung, wo sonst die Worte viel zu schnell durchrauschen. Trotz der Vorgabe Echtzeit, ne? Ja. Ja. Was jetzt allerdings eher ein Zufall war als geplant, aber schön war es trotzdem, ja. Die Frage ist, ob ein Zufall zum Konzept erheben sollte. Ja. Sind die Thesen nicht zu steil? Ich dachte mir, Mensch, boah, du kannst doch nicht Religion mit Internet vergleichen. So, also ich finde die These eigentlich steil und indiskutabel. Okay. Inwiefern? Das ist ein Werkzeug. Okay. Ich sitze ja zum Beispiel nicht im Gottesdienst und schreibe einen Brief und erzähle, hier, du sitzt gerade im Gottesdienst, da rede das und das. Sondern das Internet ist ein Werkzeug, wenn es in einem Betriebssystem gegenüber ist. Und ich halte das wieder für eine typische Versuch, ich überspitze jetzt ganz bewusst, das ist nicht böse gemeint, sondern ganz bewusst überspitzt. Ein ganz typischer Theologenversuch, sich in die Moderne irgendwie einzupflanzen, auf unserer Gang zu suchen. Ich bin als Katholik nicht. Der Katholik ist modern gefährlich, wenn man sozusagen die moderne Kritik des Oberhaupts der katholischen Kirche entwickelt. Und auf der anderen Seite versuchen Theologen, sich diesen Touch der Moderne anzugeben, indem sie auf jeden Zug, der da kommt, aufspringt, Twitter-Gottesdienst zu machen und ähnliches. Okay, und wenn du die Spitze. Ich kann es nochmal formulieren, das ist meine Überzeugung, aber ich will es mal so ein bisschen überspitzen. Okay. Weil in vielen Kirchengemeinden ich mitkriege, wir müssen ins Netz. Da frage ich, warum. Mhm. Eure Zielgruppe ist doch ähnlich im Netz. Gemeinde ist im Schnitt 60 Jahre alt, von denen sind 10% im Netz. Und dann werde ich angeschaut. Und deshalb finde ich diese, also ist so dieses Diskussionsbedürfnis relativ gut. Okay. Jetzt nicht glauben, ich will es wirklich so sehen, dass es ein bisschen überspitzt kommt. Das heißt, du sprichst jetzt für den allgemeinen Katholiken? Für das, was ich an der katholischen Kirche meine, wahrzunehmen bin. Ich will allgemein, was du zum Beispiel in der Frankfurter katholischen Kirche wahrnehme. Ich beschränke mal darauf. Okay. Der Katholizismus in Frankfurt ist natürlich noch ein anderer als in Haßfurt oder in Schweinfurt. Ich halte kurz was dagegen. Ich bin sehr wohl der Gottesdienstbesucher, der einen Zettel in einen Stift eingesteckt hat. Und wenn es einen Satz gibt, der mich sehr berührt, den ich mir aufschreibe, dass ich mir zu Hause nochmal durchlesen kann. Und nichts anderes ist es, wenn ich einen Satz immer auf Twitter. Ja? Und für mich ist mein Glaube auch ein Werkzeug. Ein Werkzeug zur Lebensbewältigung. Mhm. Ja. Für mich ist vor allem Glaube was, das in Beziehung, das passiert in Beziehung. Ich kann Glaube nicht loskoppeln von den Menschen, mit denen ich in Beziehung bin. Und das tue ich eben auch über das Internet. Und ich glaube sozusagen, das ist auch so der eigentliche Kern des Social Web ist wirklich dieses Social, dass du dort einfach um Beziehung und Bezogenheit zu anderen Menschen geht. Und insofern finde ich diese Parallelen da jetzt zu unserem Glauben ein Stück weit schlüssig. Glaube aber auch, dass sozusagen das in der praktischen Umsetzung schon da sind wir wieder in dem großen Thema der Ungleichzeitigkeiten drinnen. Aber ich halte es für legitim. Es geht um einen Personalgott und wenn es um einen Personalgott geht, dann passiert da was, sobald ich mit Personen kommuniziere. Und dann sind diese Dinge da irgendwie schon Mittel dazu, aber es ist ein Stück weit immer auch mehr. Und ich wollte einen zweiten Punkt dazu anmerken, das mit den 60-Jährigen sind nicht im Netz, stimmt gar nicht. Um es mit einem Beispiel zu hinterlegen, Besuchsdienste auszumachen. Wer übernimmt am Sonntag den Begrüßungsdienst in der Kirche, wird in meiner Gemeinde nur noch gedudelt. Und es ist keiner, die sind weit alle über 60, bis auf zwei, die da mitmachen. Und wenn ich das E-Mail hinausschicke, bitte tragt euch ein, es dauert keinen Tag und ich habe 3 Monate für jeden Sonntag jemanden gefunden, der den Begrüßungsdienst macht. Also die sind alle drin. Ja. Und es gibt genau ein einziges Gemeindemitglied von mir, die kein E-Mail-Adresse hat, die wir auch Informationen haben möchte. Ja. Dazu ein Beispiel aus Frankfurt. Ich versuche Informationen zu Gottesdienstzeiten der Gemeinde zu bekommen, auf deren Territorium ich lebe. Ist das im Online häufig nicht gepflegt, aber man meint, man müsste zweimal im Jahr mir ein gedrucktes Werk in den Briefkasten werfen, das ich dann aber auf PDF online auch nicht finde. Also der Unterschied ist auch richtig die Ausstattung dann. Ja. Ich denke, es ist immer eine Sache von Wahrnehmung, es ist eine Sache von Regionen, es ist überall unterschiedlich. Worauf ich letztlich dann mir so bei meinen Thesen hier so gedacht habe, ist, vielleicht sind das aber, das jetzt hier, was jetzt hier in der Rohform steht, eventuell Metaphern oder Vergleiche, wie man Leuten mal erklären kann, wie wir Digital Natives funktionieren. Nämlich eigentlich, da wird mir natürlich garantiert auf die Finger gehauen, wenn ich das jetzt in der öffentlichen katholischen Geschichte sagen würde, aber letztlich ist es eine Religion. Nein, vergleichbar mit einer Religion. Streicherreligion ist Streicher, aber vergleichbar. Also viele, viele Dinge kann man vergleichen und das ist, das macht wahrscheinlich auch Angst. Ich glaube, das ist der Punkt, der Angst macht. Und natürlich muss man bei allem dann aufpassen, aber es ist einfach gut und wichtig zu wissen, was macht den Leuten Angst und wie kann ich ihnen was erklären. Und da sind wir ja deswegen auch da. Und dieses ist Religion ist natürlich genau letztendlich die Aussage, die dann bei vielen zu diesen Gegenreaktionen. Es ist wahrscheinlich vor allem der Religion. Ja. Aber das ist eben das, was gerade natürlich dann in dem christlichen Umfeld sofort zur Gegenreaktion ist. Typischer Freud, ja. Aber ich meine, das typische Beispiel ist der Kreis, der hier sitzt. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute ich letztendlich von den 3 Barcamps kenne hier, hier persönlich kennengelernt habe und wie viel Kommunikation letztendlich, und diese Kommunikation, damit meine ich, das ist eigentlich eine Gemeinschaft, die wir da schaffen. Wir schaffen damit Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist ja eigentlich genau das, was Kirche ausmachen soll. Ja? Also wir schaffen dadurch so eine virtuelle Gemeinschaft, wo wir mal, was weiß ich, über Twitter oder sonst was Kontakt haben und man hilft sich gegenseitig, weil ich weiß letztendlich jetzt, wenn ich irgendwie da ein Problem habe mit einem guten Opa, das ist jetzt schlecht, habe ich jetzt gerade nicht, aber wenn ich damit ein Problem hätte, wüsste ich jetzt, wen ich ansprechen kann, der ein Verständnis dafür hätte, für mein Problem in meinem Umfeld. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich mich sonst wo hinwende. Und das ist irgendwo so das, was letztendlich diese Kommunikation und dieses auch ausmacht. Und was eben auch an der Stelle wichtig ist. Und da geht es eben auch um das von der anderen Seite Feedback zu bekommen. Also nur um ein Beispiel zu bringen, wir hatten dieses Jahr eine Pfarrstelle neu ausgeschrieben und wir wollten eigentlich auch einen jungen Pfarrer haben, weil uns die Jugendarbeit sehr am Herzen liegt. Und es hat auch funktioniert. Wir haben ein Ehepaar bekommen, die beide jetzt da ihre erste Stelle bei uns angetreten sind. Und warum haben die sich bei uns beworben? Wir haben gesagt, die haben mal so geguckt. Und hat DSL. Bitte? Bei euch hat es DSL. Ja, ja. Mhm. Wir haben einen einfach gesagt, also diese Homepage hätte sie so überzeugt. Also es sei so aktuell und da sei ja auch Facebook angebunden. Und da zeigt man eben, wie man nach außen hin mit diesen Mitteln für sich eben auch werben kann. Ja, und dann, das war eine einstimmige Wahl nachher von denen, weil wir einfach auch festgestellt haben, ja gut, die passten zu uns. Und die haben auch direkt das sehr hervorgehoben, wo wir sagen, das liegt uns auch am Herzen. Ja, also an dieser Stelle zeigt sich eben, wie man mit diesen modernen Mitteln werben kann. Und es ist sehr schade, wenn letztendlich andere Gemeinden das nicht erkennen. Also wenn man auf die Homepage dieser Gemeinde hier geht, da kriegt man ja zu viel. Oder zu wenig. Man kriegt eigentlich zu wenig. Das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, da ist das Stichwort Gemeinschaft, was du bringst, ist mir sehr wichtig, weil das, was du da auf die Leinwand geschrieben hast, Mary, ich glaube, das ist nicht das Internet, was du beschreibst, sondern das ist Gemeinschaft. Und Digital Natives leben Gemeinschaft im Internet. Und deswegen kommt dir das vor, als wäre es das Internet, aber ich glaube, es ist die Gemeinschaft, die man im Internet erlebt. Und ich finde, als Gemeinde muss man kongruent sein. Das heißt, wenn ich das, was ich offline lebe, nicht online transportieren kann, dann würde der Pfarrer vielleicht nicht kommen, weil er es nicht wahrgenommen hat. Wenn ich natürlich jetzt versuche, online was darzustellen, was ich offline nicht lebe, dann wird er sich vielleicht die Webseite angucken, wird entweder begeistert sein oder wird irritiert sein, dass da eine geile Seite steht, die aber seit 2 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, weil es einmal jemand irgendwie in die Hand genommen hat, der dann weggezogen ist oder wenn der Programmierer nicht mehr bezahlt wird, aktualisiert es keiner. Habe ich oft genug gesehen. Und deswegen glaube ich, man muss immer überlegen, welche Form der Gemeinschaft leben wir vor Ort und wie können wir diese Form der Gemeinschaft dann auch ins Internet spiegeln. Sei es eine Web-1-Seite, wo wir einfach nur Informationen publizieren oder eine Web-2-Seite, wo wir irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen oder ein allgemein oder allumfassendes Kommunikationstool. Also die Namen sind ja, glaube ich, egal. Aber wichtig ist, dass man eine konkurrente Darstellung hat, wie man Gemeinschaft lebt. Das Interessante ist ja, dass eine gut gepflegte Web-1-Seite wahrscheinlich mehr transportiert als ein schlecht gepflegter Facebook-Kanal. Also das ist der Punkt, weil ich glaube, wenn von beispielsweise hier, wenn man jetzt, da sind glaube ich auch keine Kommentare erlaubt, wenn man da jetzt ein bisschen mehr trotzdem mitbekommen hätte von dem, was hier passiert, wäre es deutlich besser gewesen als, jetzt sagen wir, einen Facebook-Kanal, wo 24 Fans sind und du merkst, passiert nichts. Genau. Ja, und das macht auch viel Arbeit, wenn ich eine responsive Seite habe, die nicht gepflegt wird, wo kein Mensch dahinter steht, dann hat die Funktion keinen Wert. Genau. Aber für mich ist schon noch mal so der Punkt, wo ist innen und außen offen? Also sozusagen klar ist natürlich jetzt diese Kommunikation im Internet, die hat auch gewisse Zugangsbarrieren. Klar, wer wird mit diesen Kulturtechniken nicht umgehen kann, wird da nicht dabei sein. Trotzdem, sobald ich die Kulturtechniken kann, erlebe ich das, was da an Vergemeinschaftung stattfindet, durchaus sehr offen im Sinne von da können neue Leute dazukommen, man kann mal gucken. Es ist was, wo innen und außen fließen wird. Und das finde ich daran auch so spannend. Der Punkt ist für mich, dass sozusagen das aber oftmals, glaube ich, so für die klassische Pfarrgemeinde, die du jetzt da jetzt eher schon angesprochen hast, die sehr 1-0 tickt und in Wahrheit halt sehr sich im engen Milieu bewegt, dass genau, glaube ich, dieses Fließendwerden von innen und außen viel auch ein Problem ist. Ich glaube nur, dass das dort auch wirklich das Spannende ist, weil hätte ich diesen Anspruch nicht, dass das fließen wird, dann gebe in Wahrheit den Anspruch auf, dass alle getauften Kirche sind und nicht nur die am Sonntag kommen, sondern alle getauften und ich gebe letztlich auch jeglichen Missionsanspruch im Sinne von, wir haben eine gute Botschaft für alle Menschen auf. Wenn ich mich nicht mit dem beschäftige, wie kriege ich das irgendwie fließender? Und das ist für mich so der Charme dieser Überlegungen, dass man da weiterdenken kann und da entstehen auch neue Dinge. Und wenn das innen nach außen fließend gemacht wird, dadurch, dass ich den Leuten Bilder in meinem Instagram-Kanal zeige, dann genau. Ist das so, ja? Dann können die meinetwegen die Website so machen, dass sie sagen, eine Seite, nächster Termin und Team und Kontakt und das war's dann auch, ja? Da muss man dann weder responsive noch sonst irgendwas da groß bemühen und auch keinen Facebook-Kanal aufmachen, sondern man kann einfach dadurch zeigen, das sind wir, das tun wir, so sind wir. Und darauf will ich hinaus, dass man nicht immer alles sofort ja, irgendwie belegen muss oder so, sondern einfach smart mal. Smart und sexy. Das wird viel zu oft gemacht hier in Kirchen, leider. Smart und sexy. Ja, ja finde ich schon. Viel zu wenig, Entschuldigung. Das dachte ich, das ist nicht viel zu selten. Ja. Zwei Anmerkungen. Ich habe gerade mir aus meinem Rucksack ein Buch geholt, das ist von nicht mal ganz einen Monat erschienen, ich weiß noch, ob es jemand kennt, das wilde Netzwerk, ein ethnologischer Blick auf Facebook von Daniel Miller, das übersetzt, ich weiß noch, ob es jemand gelesen hat, ganz hochspannend, weil der 7 Leute untersucht in Trinidad, wie die, weil die eine sehr hohe Durchdringungsquote haben bei Facebook, wie die mit damit umgehen, also so als Ethnologen, das ist hochspannend, und dann entwickelt er 15 Thesen. Und eine These ist, und die fand ich erstmal überraschend und dann gleichzeitig sehr einleuchtend, mit Facebook enden zwei Jahrhunderte der Flucht aus Gemeinschaften. Das heißt, die letzten zwei Jahrhunderte ging es eigentlich immer mehr Rückzug ins Private und jetzt erleben wir das andere. Und eigentlich Vergemeinschaftung ist was ja urchristliches, also was das Anliegen der Kirche sein sollte. Und ich wäre, da kommen wir zum anderen Punkt, Vorsicht zu sagen, also Internet ist Religion, ich glaube, das ist es nicht. Mir gefällt da eher der Satz von dem Pastoraltheologen, dem Matthias Sellmann aus Bochum, der sagt, prinzipiell online zu sein, ist für mich wie atmen. Das heißt, das ist nichts, was ich jetzt bewusst lebe, was für mich ein hoher ideeller Wert ist, sondern das ist ein Lebensvollzug. Das ist das, was ich meinte, umfasst ja alle, für mich auch alle Lebensvollzüge. Genau, das gehört dazu, ja, zu meinem Lebensvollzügen. Ich komme aus der Generation, ich bin halt aufgewachsen, dass ich mir irgendwann ein Modem gekauft habe. Meine Kinder, die jetzt 11 und 14 sind, da bin ich so, auch merke ich, wie sich das ein bisschen beißt, dass ich dann sagen muss, dein Handy schaltest du erst an, wenn du gefrühstückt hast und den Schulranzen alles gepackt hast. Dann kannst du auf dem Weg zur Schule. Ja? Aber vorher, weil sonst vergisst du wieder dieses oder jenes. Und dann merke ich, die wachsen da auch anders auf. Da ist dieses Lebensgefühl anders schon da. Ja. Und das Einzige, wo ich mir denke, so positiv das ist, diese Vergemeinschaftung oder wie es Andrea gestern gesagt hat, offene WLANs, dass Leute sich vernetzen können, dass wir sowas anbieten, das sollte eigentlich unser Auftrag sein. Bei Facebook hätte ich jetzt so eher auch die Bedenken, Facebook ist ein kommerzielles Unternehmen, die ja zwar versuchen, Vergemeinschaftung anzubieten, aber klar mit klaren Interessen, und letztlich versuchen die auch ein Datensilo zu errichten. Das heißt, wenn dann sonst die Leute nur innerhalb von Facebook verbinden, das finde ich wieder persönlich schwierig. Deswegen bin ich momentan absolut heiß auf Frantica, weil ich da wieder mehr verknüpfe. Ne? Ja. Und was ich noch im Anschluss daran, man kann auch als Völkchen dann weiterziehen. Also ich weiß zum Beispiel damals, wie Google Plus aufgemacht hat, waren wir, glaube ich, jetzt so als der, in Anführungszeichen, harte Kern, der jetzt zwei, dreimal beim Barcamp dabei war, innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, alle auf Google Plus wieder und eingekreist. So, zack. Also wenn da was Neues kommt, ist es nicht so schwer, dass man da einfach dann weiterzieht. Und dann, ich rechne auch damit, dass in zwei Jahren Facebook, wenn man sich daran erinnern, dass das mal ganz gut ist. Naja, das glaube ich nicht, aber steile These. Okay, vielleicht nicht. 10 Jahre, glaube ich, das wollen wir bitten. Du wirst dich in 10 Jahren noch daran erinnern. Es gibt hier noch die Bücher dabei. Kurz als Ergänzung, wo du sagst, 200 Jahre, Flucht aus dem 200 Jahre Individualismus. Shane Hibbs hat das sogar noch weiter ausgedehnt, dass er das auf 3000 Jahre sieht, dass er sagt, in der Oralität hatten die Leute noch ein Gemeinschaftsgefühl. Wissen wurde in der Gruppe weitergegeben, weil einer erzählt es, und die nächste Generation hört zu. Und er sagt, die Verschriftlichung hat uns eigentlich individuell gemacht, weil wir ein Buch in die Hand nehmen, eine Schriftrolle oder eine Steintafel oder was auch immer, und individuell lernen. Also ich lerne, indem ich mich mit einem Stück beschäftige, anstatt dass ich in der Gemeinschaft bin. Und er geht dann aber den gleichen Weg, dass er auch sagt, im Prinzip nach der Schrift, der Bild und Radio, Fernsehen, Internet, kommen wir jetzt wieder in die Kultur, wo wir eine virtuelle Gemeinschaft bauen, schon übers Fernsehen, dass wir den gleichen Tatort sehen, egal wo wir sitzen, und am Montag kann man sich darüber unterhalten. Und er dann sagt, das Internet spinnt den Gedanken weiter, dass man dann miteinander kommuniziert und kommt eigentlich dann zu dem Punkt zurück, wo wir vor der Verschriftlichung waren. Und den Gedanken finde ich ganz spannend, einfach zu sagen, wir haben zwar jetzt virtuelle Strukturen, wir müssen nicht mehr am gleichen Ort sein, aber wir haben das Gemeinschaftsgefühl wieder. Und egal wie man es dann nennt, Shared Experience oder virtuelle Gemeinschaft oder wie auch immer, ich glaube, das ist der Punkt, den wir ernst nehmen müssen und uns dann fragen, wie leben wir die Gemeinschaft und wo wollen wir wie tief die Gemeinschaft leben. Das ist dann wieder die Frage, müssen alle meine besten Freunde sein oder sind die Weak Notes, also die flüchtigen Kontakte, auch gerade manchmal gut. Aber Gemeinschaft ist auf jeden Fall dann dabei. Und das geistlich zu füllen, finde ich eine super Sache. Ja, und ich denke, da hätten wir auch ein Potenzial, das wirklich auch gut zu füllen und da aufzugreifen. Und nicht nur zu sagen, wir springen mit auf den Zug und machen halt jetzt die Technik mit zu einem. Sondern ich glaube, wir können das nochmal anders füllen. Ja. Okay. Vielen Dank für die Provokation am Anfang. Ich denke, wir haben jetzt alle ein bisschen mehr gelernt. Vielen Dank auch für eure Fragen und Einwürfe. Wir sind jetzt, denke ich, ganz gut in der Zeit. Und ich glaube, das wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Vielen Dank.